ich kann sagen, Kanzlei Hamburg mit 36 Anwälten. Zwei davon habe ich konsultiert auf Empfehlung hin. Die haben die Bürgschaft von mir abgefordert, waren natürlich erstaunt, dass sie nur eine Kopie von mir kriegten. Denn die Originalquittung in Höhe mit der Bankbürgschaft von der Sparkasse von 266.000 gebe ich ja nicht aus der Hand. Da wussten die schon mal, welchen Gegner sie hatten. So, dann haben die nachher abgesagt, wie ich den, die haben ja mit der Sparkasse gesprochen, da muss ich an und für sich von ausgehen. So, und genauso ist das bei anderen gewesen, bei einem Einzelkämpfer hier auf Itzehoe. Der hat auch gesagt, nächsten Tag melden Sie sich morgen mal, ich gucke mir das mal an. Dann persönlich gehe ich davon aus, dass der Parteiverrat gemischt hat, spricht also mit der Sparkasse und nächsten Tag rufe ich an, hallo? Hallo? Ja. Ja, Sie sind noch da. Gut, ich muss eben mal gucken, wer hier reinkommt. Mal sehen, wer auf dem Display ist. Eine Sekunde mal. Mal sehen. Ja, ich weiß schon, wer das ist. Den kann ich gleich anrufen. Naja, so, und der Nächste sagt, hole ich mir eine Beule. Obwohl die Sache ganz klar ist, hat er das abgelehnt. Da hat die Sparkasse wohl gesagt, also wissen Sie, Herr Punkt, Punkt, Punkt, übernehmen Sie das mal nicht. Sie kriegen von uns nachher mal lukrative Aufträge, wo wir noch einen anderen vielleicht ausbluten können und solche Sachen. Und das Ganze waren 6-7. Aber ich kann das gerne sieben auf der Vierseite... Was waren 7? Bitte? 7 was? Ja, 6 oder 7 Anwälte. Ach so. Haben mich da verschlissen. Und der eine hat 5 Minuten vor 10 abgesagt. Und vorher hat er gesagt, den Prozess können Sie nicht verlieren, Herr Hiemeyer. Ja, schildern Sie mal diesen Fall, wo dieser Rechtsanwalt Sie so hässlich da im Stich gelassen hat. Wie war das? Von dem habe ich nachher einen Mahnbescheid, da kann ich Ihnen auch noch zuschreiben. Da können Sie auch ruhig Ross meinen Namen nennen. Ja. Der hat mich ja verklagt, wegen der Gebühren. Ich sage, Sie haben doch nichts getan, Sie haben gar nicht gearbeitet. Der wollte damals ich habe ja die Sparkasse dann auf den Teil verklagt. Und die Bürgschaft im Hintergrund, da habe ich im Grunde genommen nur einen Teilerfolg gehabt. Man hat mir zwar bestätigt, wenn ich den Prozess gegen den Kunden gewinne, den müsste ich ja gewinnen, dann muss die Sparkasse bezahlen. Also habe ich sogar eine Bürgschaft von der Sparkasse. Und dann geht mir das im Moment natürlich dreckig, das hören Sie. Ich mache das dann auch schriftlich. Und dann können Sie das ruhig veröffentlichen. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Nein, das ist also so, dass der auch mit Sicherheit mit der Sparkasse gesprochen hat. Denn ich habe ihn gefragt, ich sage, sind Sie Kunde bei der Sparkasse? Haben Sie da ein Konto? Ja. Ich sage, auf Wiedersehen, dann sind Sie für mich befangen. Nein, nein, der hörte natürlich die Summe. 130.000 D-Mark. Damals, oder 140.000, so in der Größenordnung war das. Und da hat er natürlich hochgerechnet, was er für Geld dabei verdienen kann. So, und dann 5 Minuten vor 12, dann wollte er Vorschuss haben, habe ich gesagt, Sie haben doch gesagt, wir können den Prozess gar nicht verlieren. Ich sagte, nehmen Sie das Geld auf Konto und dann nehmen Sie Ihren Teil davon für die Gebühren runter. So, und dann hat er mich nochmal schriftlich angemahnt, dann habe ich ihm das geschrieben und dann hat er 5 Minuten vor 10 das Mandat niedergelegt. Der Richter hat mir gesagt, der ging ein halbes Jahr später in Pension und da habe ich den Richter privat angerufen und habe im Grunde genommen dann mit dem Richter einen gemeinsamen Nenner gefunden. Da hat der Richter gesagt, der Herr Punkt, Punkt, Punkt hätte das an und für sich alles wissen müssen. Der hat mir also recht gegeben, ne? So, aber das Kind war ja im Brunnen gefallen. Was hätte er wissen müssen? Ja, wie das Verfahren läuft, dass Grundsatzurteile existieren dass zum Beispiel eine selbstschuldnerische Bürgschaft nicht gegeben worden ist, dass die Sparkasse mich getäuscht hat. Mhm. Es war nur eine einfache Bürgschaft. Aber er hätte seiner Sparkasse damit Schaden zugefügt, wenn er sie verteidigt hätte. Richtig. So, deswegen ist das... Wie war das denn? Heißt das bei Ihnen 5 Minuten wirklich so, als ob man auf die Uhr guckt? 5 Minuten vor 10. Und Sie waren dort, standen dort im Gerichtssaal, vor dem Gerichtssaal, oder wie war es? Das sagt der Richter, Herr Kleinschmidt, hat mich angerufen. Er hat das Mandat niedergelegt. Ich sagte, das ist ja ein Ding. Nochmal, Sie standen da im Gericht, saßen dort oder wie war es? Natürlich. Sie saßen auf der Bank, auf richtig. Der... Und da ist der Anwalt nicht gekommen. Da hat der Richter zu mir gesagt, er hätte ihn angerufen. Er legt das Mandat nieder. Partei, wie nennt man das? Mandatsniederlegung zur Unzeit ist das. Ja, Parteiverrat.